Dies sind unsere Schlagzeilen. Chanticore in Nienburg, Aktion Trikottausch und Auswärtssieg für Liebenau. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Der Gewerbeverein Maglohe spendete vor kurzem insgesamt 1.200 Euro für Kinder- und Jugendarbeit in der eigenen Samtgemeinde. Diese Summe ist der Erlös der Tombola, die auf der diesjährigen Gewerbeschau WEM durchgeführt worden war. Aufgeteilt auf 6 Institutionen wurden jeweils Schecks in Höhe von 200 Euro überreicht. Am Freitagabend gastierte der Chanticore Nendorf in Nienburg. In der Holthofer St. Martinskirche wurde das Programm Weihnachten auf hoher See präsentiert. Die zahlreichen Zuschauer waren begeistert. Sehr gut, ja, doch. Toll war's. Also wunderschön, die Lieder und so. Ganz toll. Ja, ganz wunderbar. Dankeschön, ja. Ganz schick. Ich liebe das sowieso. Das muss ich ja heute ausnutzen. Sehr gut, dass mir gefallen, ja. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Ja, die kommen ganz schön, ganz fein, ganz filigran rüber. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schön ist. Im Mai hat der Eistrupperverein Hafensänger und Puffmusiker sein Projekt Trikottausch gestartet. Dabei spenden Prominente ihr signiertes Trikot gegen ein T-Shirt aus der Reihe Hafengesang und Puffmusik. Der Verein zündet jetzt die zweite Stufe und versteigert die erhaltenen Trikots im Internet. Der Erlös kommt Kindern im Jugendzentrum Connex in Hoya zugute. Die Versteigerung läuft bereits. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue Liebenau siegte am Wochenende in Himmelstür mit 29:28. Die Liebenauer unterstreichen mit diesem Auswärtserfolg eine gelungene Hinrunde. Für Trainer Carsten Thomas war es bereits ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ja, schönes Weihnachts kann man sagen. Klingt jetzt auch knapper als es eigentlich war. Wir haben uns in den letzten Minuten ein bisschen dumm angestellt. Wir haben schon mit 5-6 Toren geführt und haben es am Ende unnötig spannend gemacht. Aber wir haben es geschafft und wir haben gewonnen. Unter nicht ganz einfachen Bedingungen und von daher war das dann in Ordnung. Liebenau überwintert somit auf dem 5. Tabellenplatz. Weiter geht es für Grün-Weiß am 16. Januar gegen Altenzelle. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.